Kundgabe 5042a und b. Empfangen durch Bertha Dudde am 15. und 16.01.1951. Verkörperung als Mensch, Folge der Sünde. Erlösungswerk. Euer Sein als Mensch ist die Folge der Sünde. Ihr musstet eine untergeordnete Form annehmen, eine Form, die unbeständig ist, die also von mir nur für die Dauer eures Aufenthaltes in ihr geschaffen wurde und die immer vergänglich bleiben wird, weil ihre Substanz Materie ist, etwas Unreifes Geistiges, das überaus langer Zeit benötigt, um gleich eurer Seele einen menschlichen Körper zu beleben. Diese eure Außenform ist für das darin sich bergende Geistige eine Last, eine Fessel, die ihm Zwang auferlegt, also ist der Zustand des Geistigen keine Glückseligkeit. Es befindet sich in einem Gericht, und dieses Gericht ist Folge der Sünde, der einstigen Auflehnung gegen mich und der Abkehr von mir. Sünde ist ein Vergehen gegen die Liebe. Die Liebe ist etwas göttlich Erhabenes. Sie ist die Ursubstanz meiner selbst. Also ist ein Vergehen gegen die Liebe auch ein Vergehen gegen mich, das nicht ungestraft bleiben kann, laut göttlicher Gerechtigkeit. Es ist die Sünde, nicht ungeschehen zu machen durch meine Liebe, sondern sie muss gesühnt werden, ansonsten meiner Gerechtigkeit nicht Genüge getan würde. Dieser Gerechtigkeitsakt nun findet statt durch die Bannung des mir einst Widerstand leistenden Geistigen in einer materiellen Form, die immer eine Fessel bedeutet für jenes. Es ist also diese Fessel eine Folge der Sünde, und somit befindet sich alles Geistige, das in der materiellen Schöpfung bis hinauf zum Menschen gebunden ist, im Gericht. Es sühnet gleichsam die Schuld, die es durch die Sünde der einstigen Auflehnung gegen mich auf sich geladen hat. Der Sühnungsprozess aber dauert endlose Zeiten und würde auch mit der letzten Verkörperung als Mensch nicht sein Ende finden, da die Schuld unfassbar groß ist und die Sühne in der kurzen Erdenlebenszeit nicht geleistet werden könnte, welche diese große Schuld erforderte. Es musste also ein unfassbar großes Sühneopfer gebracht werden, denn laut göttlicher Gerechtigkeit musste mir Genugtuung geleistet werden. Die Sünde musste gewissermaßen aufgehoben und ein ungeheurer Kaufpreis gezahlt werden für die Freiheit der Wesen, die im Bann sich befinden. Die Sündenschuld musste getilgt werden, und dieses Werk vollbrachte der Mensch, Jesus, für die gesamte Menschheit. Ihr Menschen könnet nicht die Größe dieses Liebewerkes ermessen, weil euch auch für die Größe der Schuld jedes Verständnis fehlt. Alles Wesenhafte, das mir noch widersteht, lebt in dieser Sündenschuld, im gebundenen Zustand unbewusst, im Zustand des freien Willens, als Mensch, bewusst, weil dieser sich auch seines Schwächezustandes bewusst ist, seiner Kraft und Lichtlosigkeit, solange er noch im Bann der Sünde steckt. Dass er dies zumeist nicht eingestehen will, ist ein Beweis der Lichtlosigkeit und auch ein Beweis seiner Sündhaftigkeit, womit nicht immer ein sündiges Leben auf Erden zu verstehen ist. Die große Sünde der einstigen Auflehnung gegen mich hat den gebannten Zustand verschuldet. Und diese große Sünde muss zuvor getilgt werden, ehe das Wesen zu Licht und Kraft gelangt. Der Mensch Jesus wusste um die große Not und das unsägliche Elend, in dem das gefallene Geistige sich befand. Er wusste auch darum, dass es unmöglich war, während des Erdenlebens die Schuld abzubüßen und dass das Wesen auch im geistigen Reich nicht zur Höhe steigen konnte, weil die Last der Sünde es stets in die Tiefe zog und es sich nicht wehren konnte gegen die Kräfte von unten. Jesus wusste um den unglückseligen Zustand des sündig gewordenen durch eigenen Willen, und er wollte ihm helfen. Er wollte die ungeheure Sündenschuld auf sich nehmen, um ihm Erlösung zu bringen. Seine Liebe war übermenschlich groß, dass er ein Werk zur Ausführung brachte, das in übermenschlichen Nöten und Leiden bestand. Er brachte mir ein Sühneopfer. Er hat alle Menschen erlöst von der Sünde. Doch der freie Wille des Menschen wird nicht ausgeschaltet. Das Erlösungswerk muss anerkannt und in Anspruch genommen werden. Es muss der Mensch auch seine übergroße Sündenschuld hintragen zum Kreuz des göttlichen Erlösers. Er muss sich selbst erkennen und vor ihm bekennen als Sünder, als schwacher, unzulänglicher Mensch, der gebunden ist und bleibt, so sich Jesus Christus nicht seiner erbarmt und für ihn eintritt als barmherziger Mittler, der seine Schuld zu tilgen bereit ist, so wie der Mensch an ihn als Erlöser glaubt, ihm reuevoll seine Sündhaftigkeit bekennt und um Vergebung seiner Schuld bittet. Das Erkennen und Bekennen seiner Schuld erst ist das Zeichen des Glaubens an Jesus Christus. Es muss der Mensch aus der Tiefe rufen zu ihm. Er muss ihn um Hilfe anflehen in seiner geistigen Not. Er muss sich ihm anvertrauen, er muss wissen und bekennen, dass er sich in der Tiefe befindet und seine Hilfe benötigt. Er muss die Hände ausstrecken nach ihm und von ihm Erbarmen fordern. Dann erkennt er auch seine Schuld, seinen mangelhaften Zustand, der Folge der großen Sünde ist, die Anlass der Verkörperung eines jeden Menschen auf der Erde war. Und er muss in innigem Gebet den Beistand Jesu erflehen, um emporzusteigen zu mir, der ich selbst im Menschen Jesus zu meinen Kindern auf Erden gekommen bin, um die ungeheure Sündenschuld zu tilgen. Und allen wird Erlösung werden, die sich sündig bekennen. Denn durch das Eingeständnis ihrer Schuld lösen sie sich willensmäßig von dem, der sie schuldig werden ließ, und fordern Vergebung an, die ihnen um Jesu Christi willen auch zuteil wird. Amen.